Tragödie, Farce oder ein Stück Schmierentheater? Es fällt nicht leicht, die richtigen Worte für das zu finden, was derzeit in Großbritannien abläuft. Wahrscheinlich von allem etwas. Gordon Brown entpuppt sich als traurige Figur, die gnadenlos verspottet wird. Er steht an der Spitze einer Regierung, die längst aufgehört hat, das zu tun, für das sie gewählt ist, nämlich zu regieren. Brown ist ein Regierungschef ohne jegliche Autorität. Den letzten schlagenden Beweis dafür lieferte die Kabinettsumbildung, die Browns Ohnmacht enthüllte. Sechs Kabinettsmitglieder weigerten sich überhaupt noch, unter ihm zu dienen und traten zurück. Andere Minister lehnten es ab, auf einen Posten verschoben zu werden, der ihnen nicht passte. Brown ist ein Premier ohne Macht, der sein Überleben der Gnade seiner Minister verdankt, die einzig deshalb vor dem Todesstoß für ihn zurückschreckten, weil sie fürchten, der Sturz des Premiers werde unweigerlich sofortige Neuwahlen nach sich ziehen und zu einer katastrophalen Niederlage für die Labour Party führen. Lieber ein Schrecken ohne sofortiges Ende als ein Ende mit Schrecken, mögen sie sich gesagt haben. Gordon Browns Motiv lässt sich nachvollziehen. Er klammert sich an sein Amt, weil er das Schicksal vermeiden will, als einzigartig negative Fußnote in die britische Geschichte einzugehen. Ein Premier, der 2007 in der Nachfolge von Tony Blair ohne Wahl ins Amt gelangt war und der, bevor er sich den Wählern erstmals stellen kann, von der eigenen Partei davongejagt wird. Auch jetzt ist noch längst nicht sicher, ob ihn dieses Schicksal nicht doch noch ereilen wird. Wenn die Europawahlen für Labour ähnlich miserabel oder gar noch schlechter ausfallen sollten als die Lokalwahlen, könnte der Aufstand der Fraktionsrebellen, der mangels einer Führungsfigur nicht weiterging, bereits am Montag neu entflammen. Die bittere Wahrheit ist, dass Gordon Brown besser nie Premier geworden wäre. Auch wenn ihn Barack Obama und andere Regierungschefs auf dem G20-Gipfel in London noch in höchsten Tönen lobten für sein Krisenmanagement, es fehlt ihm an der entscheidenden Voraussetzung, an emotionaler Intelligenz, an der Fähigkeit zu kommunizieren, die notwendiger denn je geworden ist in den hektischen Massenmediendemokratien des Westens und vor allem an Entschlusskraft. Dazu kommt die Fähigkeit, sich selbst realistisch einschätzen zu können, an der es ihm absolut mangelt. Am Schicksal der dahinsiechenden Labour-Regierung aber offenbart sich erneut eine tiefere Wahrheit. Spätestens nach drei Amtsperioden ist es an der Zeit für einen Wechsel, ist es an der Zeit, die regierenden Eliten auszutauschen. Einer der großen Vorzüge der Demokratie, die das möglich macht. Alle Parteien, die zu lange regieren, werden müde, verbraucht, haben keine frischen Ideen mehr. Im Gegenteil, sie neigen dazu, sich ideologisch zu verrennen und werden dazu zwangsläufig ein wenig schmuddelig, wenn nicht korrupt, und offenbaren das wohlvertraute Phänomen der Arroganz der Macht. Das war am Ende der langen, 18-jährigen Herrschaft der Konservativen so und führte 1997 zu ihrer katastrophalen Niederlage. Nun offenbart Labour die gleichen Symptome des Verfalls. Angesichts dieser Situation stellten Neuwahlen die beste Lösung dar. Doch die Politiker, die ohnehin in einer tiefen Vertrauenskrise stecken, können sich dazu leider nicht aufraffen. So wird Großbritannien noch eine geraume Weile mit der Agonie der Labour-Regierung leben müssen.